Herren, meine, mein, ja, mein, der helle Bart zu Wasser, der Batzen war zu Wein, ja, Wein, der helle Bart zu Wasser, der Batzen war zu Wein. Das ist so.